Nummer 7. Guten Tag, mein Name ist Koch. Ich bin der neue Ingenieur und habe einen Termin bei der Chefin, bei Frau Nolle. Guten Tag, Herr Koch. Herzlich willkommen. Sie finden Frau Nolle im zweiten Stock und dann rechts. Hier ist der Aufzug. Vielen Dank. Hallo, Herr Koch. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Frau Nolle. Ich freue mich auch. Ja, dann zeige ich Ihnen doch am besten gleich mal unsere Firma. Also hier in dem Zimmer neben mir, da sitzt Frau Nickel, unsere Sekretärin. Sie ist leider heute krank. Ah, schade. Dann gehen wir doch am besten gleich in den ersten Stock. Da ist Ihr Büro. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Es ist ein schönes, helles Zimmer. Oh ja, das ist wirklich ein schönes Zimmer. Ich denke, hier kann man sehr gut arbeiten. Das hoffe ich. Hier gleich gegenüber von Ihrem Zimmer ist unsere kleine Küche. Hier können Sie sich Tee oder Kaffee machen und einen Kühlschrank gibt es auch. Kann man den Herd auch benutzen? Aber natürlich. Neben der Küche ist das Zimmer von unserem Praktikanten. Er kommt heute erst ein bisschen später. Er muss noch ins Reisebüro und ein Ticket für mich abholen. Und hier ist noch unser Kopierraum. Wenn Sie etwas kopieren müssen, können Sie das hier machen. Prima. Und arbeitet sonst noch jemand hier? Ja, im Erdgeschoss. Neben dem Empfang ist noch Frau Jakobsen. Das ist unsere Computerspezialistin. Mal sehen, ob sie da ist. Ja, schauen wir mal. Nummer 7. Guten Tag, mein Name ist Koch. Ich bin der neue Ingenieur und habe einen Termin bei der Chefin, bei Frau Nolle. Guten Tag, Herr Koch. Herzlich willkommen. Sie finden Frau Nolle im zweiten Stock und dann rechts. Hier ist der Aufzug. Vielen Dank. Hallo, Herr Koch. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Frau Nolle. Ich freue mich auch. Ja, dann zeige ich Ihnen doch am besten gleich mal unsere Firma. Also hier in dem Zimmer neben mir, da sitzt Frau Nickel, unsere Sekretärin. Sie ist leider heute krank. Ah, schade. Dann gehen wir doch am besten gleich in den ersten Stock. Da ist Ihr Büro. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Es ist ein schönes, helles Zimmer. Oh ja, das ist wirklich ein schönes Zimmer. Ich denke, hier kann man sehr gut arbeiten. Das hoffe ich. Hier gleich gegenüber von Ihrem Zimmer ist unsere kleine Küche. Hier können Sie sich Tee oder Kaffee machen und einen Kühlschrank gibt es auch. Kann man den Herd auch benutzen? Aber natürlich. Neben der Küche ist das Zimmer von unserem Praktikanten. Er kommt heute erst ein bisschen später. Er muss noch ins Reisebüro und ein Ticket für mich abholen. Und hier ist noch unser Kopierraum. Wenn Sie etwas kopieren müssen, können Sie das hier machen. Prima. Und arbeitet sonst noch jemand hier? Ja, im Erdgeschoss. Neben dem Empfang ist noch Frau Jakobsen. Das ist unsere Computerspezialistin. Mal sehen, ob sie da ist. Ja, schauen wir mal.